Kundgabe 8822. Empfangen am 27.06.1964. Berichtigung der Irrlehren. Es bleibt die Wahrheit nicht bestehen, so wie sie unter die unvollkommene Menschheit getragen wird, was ich jederzeit ersah und darum auch die Worte aussprach: Ich will euch in die Wahrheit leiten. Ob zwar nur der feste Wille nötig wäre, diese zu behalten, doch diesen Willen bringen die Menschen nicht auf. Und besonders göttliche Gaben werden durch den Einfluss des Gegners entwertet. Und so kann immer mit Sicherheit angenommen werden, dass auch meine Offenbarungen nicht unverändert erhalten bleiben, zumal dann, wenn weltliche Interessen damit verknüpft werden, wenn die Menschen nicht ausschließlich diesen Offenbarungen dienen, mit dem festen Willen, sie zu schützen gegen feindlichen Einfluss. Und so kann immer wieder mein reines Wort zur Erde geleitet werden. Es wird nicht rein erhalten bleiben, denn der geistigen Mitarbeiter sind zu wenige. Und kommt mein göttliches Wort in die Hände von weltlich gesinnten Menschen, dann ist auch wieder eine Verunreinigung zu erwarten, weshalb es immer wieder erforderlich ist, dass ich die reine Wahrheit zur Erde leite. Und ich erwähle mir dafür die rechten Gefäße. Menschen, die sich zur Aufnahme meines Geistesstromes herrichten, die mir aber auch wieder Garantie geben, dass sie die Wahrheit widerstandslos annehmen, die keine eigenen Ansichten dagegen setzen und ihre Aufgabe recht erfüllen, die auch Verbreiter sind dieser meiner göttlichen Wahrheit. Diese werden aber auch die Gabe haben, Irrtum zu erkennen, der als Werk meines Gegners in gleicher Weise, also unter dem Deckmantel der Frömmigkeit, den Menschen als Wahrheit vorgesetzt wird. Ich kann mir nicht widersprechen. Ich kann auch nicht mich eines Menschen bedienen, der mein Erlösungswerk und die Menschwerdung in Jesus leugnet, also angeblich als Jesus zu einem Menschen spricht, als aufgestiegener Meister. In allen diesen Menschen wird eine Irrlehre großgezogen, die niemals mit meiner göttlichen Lehre übereinstimmt. Das Gefäß aber, das ich mir erwählt habe, erkennt alle Zusammenhänge und wird nicht getäuscht werden können. Und da die Lichtwesen, die in meinem Auftrag tätig sind, euch nicht anderes lehren werden, als es mein Wille ist, da sie den gleichen Kraft- und Lichtstrom austeilen, der von mir selbst ausgeht, so muss auch das Geistesgut bei jenen des gleichen Inhalts sein, ansonsten euch Zweifel kommen müssten, ob ihrer Echtheit. Ich werde immer und ewig die göttliche Liebelehre herausstellen, wie ich das auf der Erde getan habe, und den Menschen die Folgen eines Liebelebens sowie auch die Nachteile des Nichterfüllens meiner Gebote vorstellen, weil dies der Sinn und Zweck des ganzen Erdenlebens ist. Und immer wieder solltet ihr wissen, was der Anlass eures Erdendaseins gewesen ist. Das Wissen um alle Zusammenhänge ist so umfassend und erklärt euch alles. Ihr erkennet darin meine Liebe, Weisheit und Macht. Und ihr könnet streben, um mit mir euch zusammenzuschließen. Das ist alles, was ich verlange, dass nun immer wieder mein reines Wort verunstaltet wurde, zwingt mich auch immer wieder zur Entäußerung meines Willens. Doch die Wahrheit dessen ist garantiert, solange ich ein Gefäß, das mir im freien Willen dienet, noch nützen kann und solange Diener mir behilflich sind, die reine Wahrheit zu verbreiten. Und so lange können auch Irrlehren entkräftet werden, die immer nebenher gehen und die reine Wahrheit gefährden. Ich werde immer den Willen derer segnen, die nach der reinen Wahrheit trachten. Ich werde mich in ihre Gedanken einschalten, dass sie erkennen, was die Wahrheit ist. Doch sie müssen unbedingt auch den Weg zu mir nehmen. Sie dürfen sich nicht den Wesen anvertrauen, die sie anrufen um ihren Beistand, denn sie wissen nicht, ob diese den Auftrag haben von mir, euch zu belehren. Und also wissen sie auch nicht, ob sie in der Wahrheit unterrichtet werden. Das Erlösungswerk und seine Begründung ist Zeichen dessen, dass ihr das Rechte gefunden habt. Wo aber dieses nur beiläufig erwähnt wird, wo es nicht der Inhalt einer Botschaft von oben ist, dort müsstet ihr zweifeln, denn ich selbst habe euch den Prüfstein angegeben. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Ein Geist, der bekennet, dass Jesus ist, in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und diese Lehre ist das Wichtigste. Es ist das, worauf es ankommt, dass ihr Erlösung findet durch Jesus Christus, der allein die Urschuld von euch nehmen kann. Denn er und ich ist eins. Er ist es, den ihr als euren Gott und Schöpfer anerkennen müsstet, um euch mit mir vereinigen zu können auf ewig. Amen.